So tonight we start the book of Revelation. Heute fangen wir an mit dem Buch der Offenbarung. I hope you brought your Bible. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel mit. And let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. For your word. Für dein Wort. For the body of Christ. Für den Leib Christi. For all of our brothers and sisters and all the churches in this country. Für alle unsere Brüder und Schwestern und alle Gemeinden in diesem Land. And around the world. Und auf der ganzen Welt. Thank you for your kingdom that is coming. Danke für dein Reich, das kommen wird. And may thy will be done. Und möge dein Wille geschehen. Bless these words in Jesus' name. Segne diese Worte in Jesu Namen. Amen. Amen. So, the book of Revelations. Das Buch der Offenbarung. And the word revelation comes from the Greek word apocalypse. Das Wort für Offenbarung kommt vom griechischen Wort Apokalypse. And it means an unveiling. Und das bedeutet, dass etwas offenbart wird. It means if I had something behind this curtain. Wenn ich etwas hinter diesem Vorhang hätte. And I said, ooh, you just got it. Oh, oh my, wow, wow, awesome. Ich würde sagen, wow, das ist wunderbar da hinten. You can't imagine what's back here. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da hinten ist. The only way you could know is if I pulled this curtain away. Und ihr könntet es nur dann wissen, wenn ich diesen Vorhang wegzöge. And this is the book of Revelation. Und so ist es mit dem Buch der Offenbarung. It is the unveiling. Es wird etwas enthüllt. Of the person of Jesus Christ. Und zwar die Person Jesu Christi. In light of the future events on God's prophetic calendar. Im Lichte der zukünftigen Ereignisse auf dem prophetischen Kalender Gottes. It's not a book of prophecy about things to come. Es ist nicht ein Buch der Prophetie über Dinge, die kommen werden. It's a revelation of Jesus Christ in light of things to come. Sondern eine Offenbarung Jesu Christi im Lichte dessen, was kommen wird. And then we also learn about some of the things to come. Und wir werden auch Dinge erfahren, die kommen werden. Now the writer is John. Der Autor ist Johannes. He's the same one who wrote the Gospel of John. Er ist derjenige, der auch das Evangelium des Johannes geschrieben and hat. The epistles of John. Und auch die Briefe des Johannes. And now the book of Revelation. Und jetzt das Buch der Offenbarung. The Gospel of John deals with believing. Im Johannes-Evangelium geht es um den Glauben, um das Glauben. The epistles deal with being sure. Und in den Briefen geht es darum, dass wir sicher sein sollen. But the revelation deals with being ready. Aber in der Offenbarung geht es darum, dass wir bereit sein sollen. So, if we start with verse 1. Wenn wir mit dem Vers 1 beginnen. Just one more thing about the background. Nur noch eines zum Hintergrund. It was written in 95 AD. Das Buch wurde im Jahr 95 geschrieben nach Christus. And the emperor in Rome was Titus Flavius Domitian. Und der Kaiser in Rom war damals der Titus Flavius Domitian. And he was demanding to be worshipped as Lord and God. Und er hat verlangt, dass man ihn anbete als Herr und Gott. And he banished John over to the island of Patmos. Und er hat Johannes auf die Insel Patmos verbannt. There was like a Roman prison colony there. Das war eine römische Strafkolonie dort. And he was there, but then later he was released. Und er war dort, er wurde aber dann später freigelassen. He was tortured there. Er wurde dort auch gefoltert. Tradition says he was boiled. In der Überlieferung heißt es, dass er gekocht wurde in heißem Wasser und dass er sehr viele Narben zurückbehielt. According to Matthew 20, Jesus said, "Can you drink the cup?" Gemäß Matthäus 20 sagt Jesus, kannst du den Kelch trinken? The cup of suffering. Den Kelch des Leidens. And he says, "I can." Und er sagte, ich kann es. And Jesus says, "You will." Und Jesus sagte, du wirst es auch. So we know that John suffered. Und wir wissen, dass Johannes sehr viel gelitten hat. His brother James was beheaded. Sein Bruder Jakobus wurde enthauptet. In Acts 12. In der Apostelgeschichte 12. He was the first apostle to die. Er war der erste Apostel, der starb. John was the last. Und Johannes der letzte. So let's go to verse 1. Gehen wir zum Vers 1. The revelation of Jesus Christ. Die Offenbarung Jesu Christi. This is the theme of the book. Das ist das Thema des Buches. Which God gave him to show his servants what must soon take place. Die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Now if we look to the book just very briefly. Wenn man sich das Buch ganz kurz anschaut. In chapter 1 Jesus is revealed as the Son of God. Im Kapitel 1 wird Jesus als der Sohn Gottes offenbart. Chapters 2 and 3, the head of the churches. Und im zweiten und dritten Kapitel als Oberhaupt der Gemeinden. In chapter 4 and 5 as the Lamb of God in heaven. Im Kapitel 4 und 5 als Lamm Gottes im Himmel. And then 6 through 18 as the judge of the earth. Und in den Kapiteln 6 bis 18 als der Richter über die ganze Erde. And also the Messiah of Israel. Und auch als der Messias Israels. In chapter 19 he's the King of Kings and Lord of Lords. In Kapitel 19 ist er der König aller Könige und Herr über alle Herren. And also chapter 20 and 21 and 22. Kapitel 20, 21 und 22. He is the bridegroom. Da ist auch der Bräutigam. Waiting for his bride. Der auf seine Braut wartet. So it's a revelation of Christ. Das Buch ist eine Offenbarung Jesu Christi. And these are things that must soon take place. Und diese Dinge müssen sich bald ereignen. He made it known by sending his angel to his servant John. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, who testifies to everything that he saw, hat er seinem Knecht Johannes kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu bezeugt hat, alles, was er sah. The word of God and the testimony of Jesus Christ. Das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi. And here's our verse for today. Und das ist unser Schlüsselvers für heute. Blessed is the one who reads the words of this prophecy. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung. This is the only book in the Bible that promises a blessing to anyone who reads it. Das ist das einzige Buch in der Bibel, das einen Segnung denjenigen verheißt, die es lesen. And blessed are those who hear it and take it to heart. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagung und sie bewahren. What is written in it, because the time is near. Das, was geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Now 2 Peter 3, it says, a day with the Lord is like 1,000 years and 1,000 years like a day. In 2. Johannes 3 steht, dass ein Tag für den Herrn ist wie 1,000 Jahre und 1,000 Jahre wie ein Tag. And he wrote this some 1,900 years ago. Und das wurde vor circa 1,900 Jahren geschrieben. And he said, the time is near. Und er sagt, die Zeit ist nahe. But in light of what is coming, aber im Hinblick darauf, was kommen wird, a new heavens and a new earth and the kingdom of God, ein neuer Himmel, eine neue Erde und das Reich Gottes, it's very near. Das ist sehr nahe. Everything is going to change for all of eternity. Alles wird sich verändern für die Ewigkeit. Now look at it, says, blessed are those who read these words. Es steht da, glückselig, der liest. Many people avoid the book of Revelations. Viele Leute vermeiden es, das Buch der Offenbarung zu lesen. Many preachers don't preach on it. Und viele Prediger predigen nicht darüber. Because many believe it's very difficult to understand. Denn viele glauben, dass das sehr schwer zu verstehen ist. It is very confusing. Und auch verwirrend. Some think it's very horrifying. Manche Dinge sind sogar sehr erschreckend. But these first verses say, blessed is he who reads. Aber diese ersten Verse sagen, glückselig ist der, der liest. Blessed are those who hear it. Glückselig, die es hören and take it to heart. Und es beherzigen. Now I'd like to just give some points on how to read this book. Ich möchte einige Punkte anführen, wie man dieses Buch lesen soll. First, there's 4 interpretations of the book. Es gibt 4 Interpretationen des Buches. One of them is a past interpretation. Eine ist die Auslegung im Lichte der Vergangenheit. Means that everything in the book already happened in the days of John. Das heißt, dass alles in dem Buch schon in den Tagen des Johannes geschehen ist. Except of course for the second coming of Christ in chapter 19. Mit Ausnahme natürlich der Wiederkunft Christi im Kapitel 19. But everything else up to verse 18, up to chapter 18 already happened. Aber alles bis zum Kapitel 18 ist schon geschehen. There's a second interpretation, which is the historical. Und dann gibt es eine zweite Auslegung, und zwar die historische. Everything is happening. Alles wird passieren. Up to chapter 18 before the return of Christ. Bis zum Kapitel 18 vor der Wiederkunft Christi. And it spreads out over the last 2,000 years. Und das hat sich über die letzten 2000 Jahre ereignet. Then another interpretation is a spiritual interpretation. Und dann gibt es noch die geistliche, die spirituelle Auslegung. Outside of what happened in the church in chapter 2 and 3. Abgesehen von dem, was in im Kapitel 2 und 3 mit der Gemeinde geschehen ist. Everything else is just spiritual conflicts. Alles andere seien nur geistliche Konflikte. Has nothing to do with any kind of events in history. Hätte nichts zu tun mit irgendwelchen Ereignissen in der Geschichte. And the fourth und die vierte is that these things are yet future. Ist, dass diese Dinge noch in der Zukunft liegen. Speaking primarily of chapters 6 through 18. Und zwar hauptsächlich die Kapitel 6 bis 18. Now if you look at all of those interpretations, there's something good about every one of them. Wenn man alle diese Auslegungen anschaut, sie haben alle einen wahren Kern. The past interpretation, yeah, chapter 2 and 3. Diese also Interpretation der Vergangenheit, die Kapitel 2 und 3. Those seven churches were in the past. Diese sieben Gemeinden, die waren, gab es in der Vergangenheit. And it was history. Und sie gehören in die Geschichte. And actually, as we look at those seven churches later on, und wenn wir uns später diese sieben Gemeinden anschauen werden, we will actually see that the seven churches also very mysteriously speak of church history. Dann werden wir auch sehen, dass diese sieben Gemeinden ein Mysterium sind über die Kirchengeschichte. Something that could not be seen from the front, but something that we can see looking back. Etwas, was man im Vorhinein nicht erkennen konnte, aber jetzt können wir es rückblickend sehen. The third one, die dritte, a figurative interpretation, die figurative übertragene Auslegung, is also applicable. Lässt sich auch anwenden. Not that the whole book is figurative, but there are figures in it. Nicht, dass das ganze Buch bildlich wäre, aber es gibt sehr wohl bildliche Sachen. You got a dragon, you got a beast. Zwar den Drachen und das Tier. You got horns. Die Hörner. You got a sea. Das Meer. Things like that. Und all das. But the last one, the futuristic interpretation. Aber die letzte Auslegung, die futuristische. Which speak of the events of chapter 6 through 18 as something yet in the future. In denen ist von den Ereignissen von Kapitel 6 bis 18 als etwas die Rede, was in der Zukunft liegt. I'm going to interpret the book from a futuristic point of view. Und ich werde das Buch von im Sinne dieser futuristischen Auslegung erklären. That these things are yet coming and possibly right around the corner. Dass diese Dinge erst kommen werden und vielleicht schon vor der Tür stehen. Now I'll give you two principles I want you to take home tonight. Ich möchte euch zwei Prinzipien mitgeben, die ihr mitnehmen sollt. As people who will be reading this book, als Menschen, die dieses Buch lesen, and asking God for a blessing. Und ich bitte Gott und dass die Gott um einen Segen bitten. Right in verse 1 it said this, he gave it to his servants. Im Vers 1 steht, er gab es seinen Dienern. He showed it to his servants. Er zeigte es seinen Knechten. And we should read the book as a servant of God. Und wir sollten das Buch als Diener Gottes lesen. Not as a skeptic. Nicht als Skeptiker. But as a servant. Sondern als Diener. Meaning that we should read the book prayerfully. Das heißt, wir sollten das Buch betend lesen. Depending on the Holy Spirit. Und abhängig sein vom Heiligen Geist. That he would speak to our heart. Dass er zu unserem Herzen sprechen wird. Because without the Holy Spirit, denn ohne den Heiligen Geist, showing things to us, der uns Dinge zeigt, as Jesus said in John 16, wie Jesus in Johannes 16 gesagt the hat, Holy Spirit will reveal these things to you. Der Heilige Geist wird euch dies alles offenbaren. Like Paul said to Timothy, wie Paulus dem Timotheus sagte, 2 Timothy 2:7, im 2. Timotheus 2:7, He said, Timothy, if you don't understand these things, God will show them to you. Er sagte, Timotheus, wenn du diese Dinge nicht verstehst, wird Gott sie dir zeigen. Now God said to Timothy also in 2 Timothy 2:15. Gott sagte auch zu Timotheus in 2. Timotheus 2:15. To study the word. Studiere das Wort. And show yourself a workman. Und erweise dich als ein Arbeiter, who should not be ashamed. Der sich nicht zu schämen braucht. This brings us to our second point. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Study the word as a student. Studiere das Wort als Student. Study it carefully. Studiere es sorgfältig. So study it prayerfully. Studiere es betend. And study it carefully. Und sorgfältig. Study it as a servant. Studiere es als Diener. Asking God to speak to you. Und bitte Gott, dass er zu dir spricht. And study it as a student. Und studiere es wie ein Student. Trying to discover what God actually said. Und versuche zu entdecken, was Gott tatsächlich gesagt hat. Now when we read the Bible, we should read it first of all plainly. Wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir sie einfach lesen. Speaking as a student. Als Student. When a student buys a biology book, wenn ein Student ein Biologiebuch kauft, he reads it. Dann liest er es. He reads it plainly. Und er liest es ganz einfach durch. When a history student buys a history book, they read it plainly. Und wenn ein Geschichtsschüler ein Geschichtsbuch liest, dann liest er es auch einfach durch, was da steht. Yeah, meaning it's self-evident what it says. Das heißt, es ist offensichtlich, was da steht. The revelation of Jesus Christ. Die Offenbarung Christi. That's what it means. Und das bedeutet this es. Is a, well, what does the word revelation mean? Was bedeutet das Wort Offenbarung? That brings us to our second point. Das bringt uns zu unserem zweiten if Punkt. Things are difficult to understand, wenn manche Sachen schwer zu verstehen and they're sind not plain, und nicht offensichtlich, then check the Greek word. Dann schau dir das griechische Wort genauer an. Get a Greek dictionary. Such dir ein griechisches Wörterbuch. This book was written in Greek. Dieses Buch wurde auf Griechisch and geschrieben. Sometimes, oftentimes our languages kind of hide the meaning. Und sehr oft bleibt in unserer Sprache die Bedeutung verborgen. So we need to get a dictionary, look up the word. What does revelation mean? Und wir nehmen uns also ein Wörterbuch her und schlagen das Wort nach und schauen nach, was Offenbarung just means uncover. Bedeutet. Es bedeutet enthüllen. I've got something wonderful in my hand here. Ich habe da etwas Wunderbares in meiner Hand versteckt. I'm not going to show you what it is. Ich zeige euch nicht, was das ist. But maybe I will. Aber vielleicht doch. You want a revelation of what I've got in my hand? Wollt ihr eine Offenbarung, was ich da in meiner Hand halte? Look, schaut. It's my wedding ring. Es ist mein Ehering. Revelation. Eine Offenbarung. So if plain reading brings us difficulty, wenn uns das offensichtliche Lesen noch Schwierigkeiten bereitet, we should check the Greek words. Dann sollten wir das griechische Wort, die griechischen Worte Number überprüfen. Number two, check the text. Zweitens, den Text überprüfen. Read the whole chapter. Das ganze Kapitel lesen. Read the whole book. Lies das ganze Buch. Number three, correlate it with other prophetic passages from the Bible. Bring es mit anderen prophetischen Stellen in der Bibel in Verbindung. For example, the book of Daniel. Zum Beispiel mit dem Buch Daniel. Is the revelation of the Old Testament. Das war die Offenbarung im Alten Testament. We know from the book of Daniel. Wir wissen aus dem Buch Daniel. In chapter 12. Im Kapitel 12. That a horn is a king. Dass ein Horn ein König ist. I think it's chapter 12. Ich glaube, es steht im Kapitel 12. Revelation 13, it speaks about all the horns on top of the head of the beast. In Offenbarung 13 ist die Rede von all den Hörnern auf dem Haupt des Tieres. If we correlate it with the other book, und wenn wir das mit dem anderen Buch in Verbindung bringen, some of the other books will begin to give meaning to figures. Dann werden manche der anderen Bücher diesen übertragenen Sinn verleihen. So we read it plainly. Und wir lesen das eben auf der Suche nach der offensichtlichen like Bedeutung. We would be reading a newspaper. So wie wir eine Zeitung lesen. But to read something plainly recognizes that there are figures being used. Und wenn wir das auf der Suche figures nach der, der offensichtlichen Bedeutung lesen, dann wissen wir gleichzeitig, dass es auch bildliche Ausdrücke gibt. And each figure of speech has a plain meaning behind it. Und hinter jedem bildlichen Ausdruck gibt es eine tatsächliche Bedeutung. Like Revelation 13 speaks of the beast. In Offenbarung 13 ist die Rede vom Tier. I mean, John could have said a dictator. Johannes hätte sagen können, ein Diktator. That doesn't say much, a dictator. Aber das sagt nicht so viel aus, ein Diktator. But he calls him the beast. Aber er nennt ihn das Tier. That gives a very plain description of who this person or what this person is like. Und das gibt eine sehr offensichtliche Beschreibung, wie dieser Mann, diese Person sein wird. So, here's some other chapters of the Bible you might want to read if you're really a student of Revelation, if you want to really pursue understanding Revelations on your own. Und einige andere Kapitel in der Bibel, die ihr vielleicht lesen möchtet, wenn ihr wirklich die Offenbarung selber lesen und verstehen wollt. Matthew 24. zum Beispiel Matthäus 24 oder Matthäus 25 oder Lukas 21 oder Markus 13, Isaiah 65, Jesaja 65, 66, 2 Timothy 3 oder 2 Timotheus 3, 2 Peter 3, 2 Petrus 3, 1 Corinthians 15, 1 Korinther 15, 1 Thessalonians 4, 1 Thessalonicher 4, 2 Thessalonians 1 and 2 oder 2 Thessalonicher 1 und 2, Zechariah 12 through 14, Zachariah 12 bis 14, Ezekiel 37, Hesekiel 37, 39 bis 39, and then 47 and 48 und 47 und 48. These are just some of the major chapters and places in the Bible about prophecy. Das sind einige der Kapitel in der Bibel, wo sich hauptsächlich Prophezeiungen finden. So first we read it as a servant. Zuerst lesen wir das als Diener. Number two, read it as a student. Und zweitens als Student. Let's just keep reading here. Lesen wir hier weiter. I'm sorry, let's go to chapter 22. Blättern wir zu Kapitel 22. And I want to just go to the end of the book. Und ich möchte zum Ende des Buches gehen. To kind of cement this idea of reading it carefully. Damit sich dieser Gedanke wirklich fest in uns verankert, dass wir das sorgfältig lesen I have sollen. Books at home on Revelations. Ich habe zu Hause Bücher über die Offenbarung. And they are almost like comic books. Und die sind so fast so wie Comicbücher. And they make up these incredible stories. Und da werden diese unglaublichen Geschichten erfunden. The two witnesses of Revelations chapter 11. Die zwei Zeugen in Offenbarung Kapitel 11. Two represents the church because of Matthew chapter 10. He sent them out in twos. Zwei, das steht für die Gemeinde, weil Jesus die Jünger zu zweit ausgesendet hat. And they just keep making up something, correlating it with something else. Und die erfinden da alle möglichen Sachen, denken sie aus und setzen sie mit etwas anderen in Verbindung. And what the person has done is the person has confused being a student. Und die Leute, die das tun, die haben ein Student zu sein verwechselt. By working hard to clarify what's here. Die als schwer arbeiten, um klar zu machen, was hier steht. And a servant who's reading it prayerfully. Und ein Diener, der das im Gebet liest. If I just go to the book and read it prayerfully. Wenn ich mir das Buch hernehme und es einfach im Gebet lese. Well, let's see the beast of Revelation 13. Schauen wir mal das Tier in Offenbarung 13. It's got to be Ceausescu. Das muss Ceausescu sein. Lord, is that Ceausescu? Herr, ist das Ceausescu? If I go to the refrigerator and there's milk in the milk carton. Wenn ich zum Kühlschrank gehe und da ist ein Packerl mit Milch drinnen. Then that's a sign from you. Das ist dann ein Zeichen von dir. If I open up the telephone book now, wenn ich das Telefonbuch aufschlage, and stick my finger on a telephone number and it has a 6 in it, then that's your answer. Und ich zeige damit meinen Finger zufällig auf eine Telefonnummer und da ist ein 6er dabei, dann bedeutet das, das ist deine Antwort. Prayer is not going to bring clarity to the text. Das Gebet wird mir noch keine Klarheit über den Text verschaffen. Studying the text will bring clarity. Sondern nur wenn ich den Text studiere, werde ich klar sehen in meinen Gedanken. The Holy Spirit will bring clarity to my heart. Der Heilige Geist wird mir Klarheit geben für mein Herz. But when these two are confused, aber wenn ich diese zwei verwechsle, we come up with the most unbelievable stories out of Revelation. Dann ergeben sich die unglaublichsten Geschichten auf der Basis der Offenbarung. And in my own spiritual life. Und in meinem eigenen geistlichen Leben. Lord, should I marry this girl? Herr, soll ich diese Frau heiraten? Give me a sign. Gib mir ein Zeichen. Bring clarity to my mind. Gib mir Klarheit in meinen Gedanken. Well, that's not how you bring clarity to your mind. So bekommst du keine Klarheit in dein Denken. You bring clarity to your mind by walking over and introducing yourself to her. Sondern du bekommst dadurch Klarheit, wenn du zu ihr hingehst und dich ihr vorstellst. You bring clarity to your mind by being a student. Du bekommst klare Gedanken, indem du ein Student bist. By talking to her. Indem du mit ihr redest. Asking her questions. Indem du ihr Fragen stellst. Discussing her past with her family. indem du mit ihr über ihre Vergangenheit oder ihre Familie redest. What does she like to do? Was macht sie gerne? What have you done with in your life? Was hast du schon in deinem Leben alles gemacht? Do you like children? Hast du gern Kinder? What do you like to read about? Was liest du gerne? Being a student, ein Student zu sein, of somebody else, von jemand anderem, will bring clarity to my mind. Wird deinem Denken Klarheit verschaffen. And once I have a very clear mental picture of something, und wenn ich ein klares geistiges Bild von etwas habe, then I can pray. Dann kann ich beten and say, Lord, und sagen, Herr, is this the person you would have me to marry? Ist das die Person, die ich heiraten soll? I have a pretty good understanding. Ich glaube, ich verstehe who this person is. Sehr gut, wer diese Person and ist. I like this person. Und ich mag ihn auch. Now I want to pray, Lord, give me peace in my heart that this is the right person for me. Und dann sollte ich beten, Herr, gib mir Frieden im Herzen, ob das der oder die Richtige ist für mich. My mind bears witness. Meine Gedanken geben mir Zeugnis. Speak to my heart. Sprich zu meinem Herzen. Tell me, Lord, give me a confirmation. Gib mir eine Bestätigung. This is the way we have to read the scripture. Und auf diese Art und Weise müssen wir auch die Schrift lesen. We study the scripture as students. Wir studieren die Schrift als Studenten. We are not lazy. Wir sind nicht faul. We don't take shortcuts. Wir nehmen keine Abkürzungen. We don't just say, Holy Spirit, show me what the text means. Wir sagen nicht, Heiliger Geist, zeig mir, was der Text bedeutet. Without doing some kind of homework on our own. Ohne dass wir selber die Hausübungen machen. I can make up things about scripture verses. Ich kann Sachen erfinden über Schriftstellen. And then you go to the Greek and you see, wow, that it means quite a different thing. Und dann schaust du dir aber das im Griechischen an und du erkennst, dass das ganz was anderes bedeutet. Now for those who don't have Greek books, für die, die keine griechischen Bücher you haben, can just check another version of the Bible. Du kannst dir einfach eine andere Bibelübersetzung hernehmen. The Elberfelder is a very accurate version. Die Elberfelder ist eine sehr genaue Übersetzung. You check 2-3 versions and you can get a pretty good picture of what's there. Du schaust dir 2 oder 3 Übersetzungen an und dann wirst du ziemlich gut erkennen, was dort steht. Each version, let's say, the Greek words are so specific. Die griechischen Worte sind so spezifisch. That English and German words don't translate these words. Dass die englischen und deutschen Wörter das gar nicht alles ausdrücken können. Like just the word love. Allein das Wort Liebe. The Greek has agapeo. Im Griechischen gibt es dafür filio, agapeo, filio, eros, stergeo. Stergeo. At least 4 words for love. Mindestens 4 Wörter für das Wort so Liebe. So if I don't have a Greek dictionary, I can check different versions of the scripture. Wenn ich kein griechisches Wörterbuch habe, kann ich mir verschiedene Übersetzungen anschauen. And when you see different words used, und wenn man da die verschiedenen Wörter sieht, die know verwendet that the wird, translators are bringing out a different aspect of that word. Dann muss man wissen, dass die Übersetzer jeweils einen anderen Aspekt des Wortes aufzeigen. So instead of saying, oh, they're contradicting each other. Und dann darf man nicht sagen, die widersprechen einander. No, actually, they're just giving a bigger. If you put those words together, you see a fuller definition of a Bible word. Nein, wenn man alle diese Wörter zusammennimmt, dann sieht man eine umfassendere Definition dieses Wortes in der Bibel. So it's wonderful to have different translations of the Bible. Es ist wunderbar, wenn man verschiedene Übersetzungen der Bibel verwendet. I use the New Living Bible. Ich verwende die New Living Bible. Die Amplified just today, I used the Amplified. Also allein heute habe ich diese erweiterte Version verwendet. The New International Version. The New International Version. The New American Standard. The New American Standard. The King James. The King James. And the Elberfelder. Und die Elberfelder. Just to get a better perspective on what's being said. Einfach um eine bessere Perspektive zu gewinnen, was da gesagt wird. So, to be a student. Ein Student zu sein. Read the Bible plainly. Lies die Bibel im Hinblick auf die offensichtliche Bedeutung und lies sie langsam. And also read it prayerfully as a servant of God. Und lies sie auch im Gebet mit dem Herzen eines Dieners Gottes. Look at verse 18 of chapter 22. Schaut euch Vers 18 in Kapitel 22 an. I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. Ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. If anyone adds anything to them, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, God will add to him the plagues described in this book. So wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. If anyone takes away from this book of prophecy, und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, God will take away from him his share in the tree of life. So wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens and in the holy city, und aus der heiligen Stadt, which are described in this book. Von denen in diesem Buch geschrieben ist. He who testifies to these things says, der diese Dinge bezeugt, spricht, yes, I am coming soon. Ja, ich komme bald. That's the words of Christ. Das sind die Worte Christi. Amen. Come, Lord Jesus. Amen. Komm, Herr Jesus. The grace of our Lord be with God's people. Amen. Die Gnade des Herrn Jesu sei mit dem Volk Gottes. Amen. I don't have to be afraid to read the scripture. Ich brauche mich nicht davor fürchten, die Schrift zu lesen. Read it for what it plainly says. Lies sie und versuche herauszufinden, was offensichtlich dasteht. And when it can no longer be plainly understood, und wenn du das nicht mehr verstehst, was offensichtlich ist, then seek definition from somewhere else in the scripture, oder wenn es nicht mehr offensichtlich erscheint, dann such dir Klarheit und Definition von anderen Stellen in der Schrift, or just leave it like that, oder belasse es dabei. Don't understand that, but that's okay. Das verstehe ich nicht, aber das ist in Ordnung. Someday I'll understand that. Irgendwann werde ich es verstehen. Maybe. Vielleicht. Maybe not. Vielleicht auch nicht. Maybe there's things that are written in the book of Revelations that we're just not going to understand until they happen. Vielleicht gibt es Sachen im Buch der Offenbarung, die wir erst dann verstehen, wenn sie tatsächlich passieren werden. There's a verse in 1 John 3:3. Es gibt einen Vers im 1. Johannes 3:3. I read it for so many years. Den habe ich jahrelang gelesen. And it says this. Da steht Folgendes. Just for an example. It says, everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Now I read that verse so many times in the last 30 years. Ich habe diesen Vers oft und oft gelesen in den letzten 30 Jahren. And one time I was preaching on it. Und einmal habe ich darüber gepredigt. And I said, Lord, I plainly understand the text. Und ich habe gesagt, Herr, ich verstehe schon, was da offensichtlich dasteht. I plainly understand what it says. Ich verstehe, was da offensichtlich dasteht. Everyone who has this hope purifies himself. Jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst. As he is pure. Wie er rein ist. But what bothers me about the text, I plainly understand. Und was mich stört an diesem Text, den ich doch offensichtlich verstehe, is I know that I cannot purify myself. Ist, dass ich weiß, dass ich mich selber nicht reinigen kann. Especially as pure as you are. Besonders, dass ich so rein bin, so wie du rein bist. I plainly understand the words. Ich verstehe diese Worte, die offensichtlich dastehen. But I don't think I understand the meaning. Aber ich glaube, ich verstehe nicht die wirkliche Bedeutung. Is this what you're trying to say to me? Ist es das, was du versuchst mir zu sagen? Rob, I am pure. Rob, ich bin rein. Now purify yourself. Und jetzt reinige du dich selbst. Should I preach that to the church? Soll ich das der Gemeinde predigen? Okay, this is my verse for tonight. Okay, das ist mein Vers heute. The Lord is pure. Der Herr ist rein. Now he tells us all to purify ourselves. Und sagt uns, dass wir uns alle selber reinigen sollen. As I thought about the verse and looked at it over and over, und wie ich immer und immer wieder über diesen Vers nachgedacht habe, with a big question mark over my head, und es war immer dieses Fragezeichen offen, I began to pray and say, God, und ich habe begonnen zu beten Holy und habe gesagt, Gott, Heiliger please, Geist, bitte, open my heart, öffne mein Herz, that I can understand the meaning of what I plainly understand with my mind. Dass ich die Bedeutung dessen verstehe, was ich offensichtlich mit meinen Gedanken verstehe. And then it happened. Und dann ist es geschehen. Suddenly I saw the verse differently. Plötzlich habe ich diesen Vers in einem ganz neuen Licht gesehen. Whoever has this hope, wer immer diese Hoffnung hat, purifies himself, reinigt sich selbst. By the very fact that he has this hope. Genau durch diese Tatsache, dass er diese Hoffnung hat. And actually it's the hope that I have that is purifying me. Und genau genommen ist es diese Hoffnung, die ich habe, die mich reinigt. And that hope is Christ. Und diese Hoffnung ist Christus. So Christ is purifying me. Also ist es Christus, der mich reinigt. And suddenly I thought, thank you, Holy Spirit. Und ich habe gedacht, danke, Heiliger Geist. I could not understand what I plainly understood. Ich habe nicht das wirklich verstanden, obwohl ich die Worte verstanden habe. So even when we plainly understand as we read through parts of Revelations, und auch wenn wir das verstehen, was offensichtlich dasteht, wenn wir uns Teile der Offenbarung especially durchlesen, like chapters 2 and 3, besonders in den Kapiteln wie 2 und 3, written right to the church, die direkt für die Gemeinde geschrieben it's sind, very possible that I plainly understand the text with my mind. Es ist durchaus möglich, dass ich in meinen Gedanken verstehe, was da offensichtlich dasteht, but it does not touch my heart. Aber trotzdem bleibt mein Herz unberührt. And that's where I've got to be a servant. Und dann muss ich ein Diener sein. Read it as a student. Lies es als Student. Read it as a servant. Und lies es als Diener. Read it as one who wants to plainly understand what the text says. Und lies es als jemand, der verstehen will, was offenbar dasteht in diesem Text. And not make these incredible stories. Und denke dir nicht diese unglaublichen Geschichten aus. Und vergeistliche alles. God showed me last night who the Antichrist was. Gott hat mir gestern gezeigt, wer der Antichrist ist. And you wouldn't believe it if I told you who Antichrist is. Und ihr würdet es mir nicht glauben, wenn ich euch sagen würde, wer es ist. That's not being a student of the word. So bin ich kein Student des Wortes. You're just gonna get yourself in trouble. Du wirst dir einfach nur Schwierigkeiten zuziehen. Understand it plainly. Verstehe das, was offensichtlich da ist. First responsibility. Das ist unsere erste Aufgabe. But secondly, aber zweitens, ask the Holy Spirit, bitte den Heiligen Geist, to take what you understand plainly and speak to your heart. Dass er das nimmt, was du verstehst, was offensichtlich dasteht, und dass er es deinem Herzen zeigt, was es bedeutet. An unsaved person, jemand, der nicht errettet ist, who doesn't have the Holy Spirit, der nicht den Heiligen Geist hat, but is a student, aber der ein Student ist, can understand these words plainly. Kann verstehen, was da offensichtlich dasteht. Maybe even more plainly than a Christian. Vielleicht versteht er es besser als ein Christ. Because of his background. Weil er eben seinen Hintergrund hat. Martin Luther. Martin Luther. Right, the son of Martin Luther, a lawyer. Und sein Sohn, Vater war ein Anwalt. No, not his father, but he was a student, a. Also er war ein Student. He was a scholar. Er war ein Gelehrter. He was a scholar, and yet he didn't know Christ. Aber trotzdem hat er nicht Christus gekannt. And he was translating Romans. Und er hat den Römerbrief übersetzt. He comes to verse 18. Und kommt zum Vers 18. 17. Vers 17. That righteousness is revealed from faith to faith. Dass die Gerechtigkeit offenbart wird von Glauben zu Glauben. And as he studies the plain text. Und wie er da studiert, was da steht. And sees it so plainly. Und er sieht, wie das offensichtlich dasteht. The Holy Spirit just breathed on him. Und der Heilige Geist hat ihn angehaucht. And suddenly, und plötzlich he was a different person. War er ganz verwandelt. So these two things are absolutely important. Diese zwei Aspekte sind absolut wichtig. Be a student, sei ein Student, that seeks the plain truth, der die offensichtliche Wahrheit sucht, the plain sense of the word. Denn die offensichtliche Bedeutung des Wortes. Someone who doesn't speculate. Jemand, der nicht spekuliert. Number two, zweitens, be a servant, sei ein Diener, who says, God, der sagt, Gott, even if I understand the plain text with my mind, selbst wenn ich mit meinem Hirn verstehe, was dieser Text offensichtlich bedeutet, it doesn't do anything until the Holy Spirit puts it in my heart. bewirkt das überhaupt nicht, außer der Heilige Geist legt mir das ins Herz. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. We thank you for the book of Revelation. Wir danken dir für das Buch der Offenbarung. A book that promises a blessing for those who read it. Das Buch, das denen einen Segen verspricht, die es lesen. Let us read it carefully. Lesen wir es sorgfältig. And prayerfully. Und betend. As students. Als Studenten. And as servants. Und als Diener. Speak to our hearts. Sprich zu unserem Herzen. And bless this study. Und segne unser Studium. In the weeks and months to come. In den kommenden Wochen und Monaten. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.